Ohne Hilfe sitzen wir in ner anderen Ecke. Haben wir was, wir standen an die Decke, gib ein Punch. Wir sehen Blut an den ganzen Wänden, sehen keine Akzeptanz, schon lange gibt's da anderes Denken. Ohnehin sitzen wir in ner anderen Ecke, haben wir nicht, haben wir was, wir standen an die Decke, gib ein Punch. Wir sehen Blut an den ganzen Wänden, sehen keine Akzeptanz, schon lange gibt's da anderes Denken. Wir sehen's anders als du. Siehst mir zu, ich sehe, was die anderen tun. Wir sehen uns gegenseitig an, sehen, was Respekt ist. Stehen an der Scheidewand, leben für den Rap-Shit. Wir stehen extrem am Rande der Gesellschaft. Du willst runden mit nem Lex drin, nicht nur Liebe von den Eltern. Ich finde es seltsam, wo viele Prioritäten liegen. Du willst Geld haben, doch nicht wissen, ob manche ihr Essen kriegen. Du willst battlen und fronten mit Bitches und Fame. Ich sehe es so, mein Rap ist nicht so viel wert wie Titten im Game. Stille ist Schmerz, ich verstehe, du musst so drauf sein, um es zu verdrängen mit Pillen, man muss ständig drauf sein. Ich sehe es so, mein Feeling ist so altmodisch, ihr versteht es sowieso, ein Ständnis ist meist grobmotorisch. Meine Person in Gegenwart von Rap zu stark neurotisch, wer sieht heute schon die Musik im Vordergrund der Methodik? Ohnehin sitzen wir in ner anderen Ecke, haben wir nicht, haben wir was, wir standen an die Decke, kippen Punch. Wir sehen Blut an den ganzen Wänden, sehen keine Akzeptanz, schon lange gibt's da anderes Denken. Ohnehin sitzen wir in ner anderen Ecke, haben wir nicht, haben wir was, wir standen an die Decke, kippen Punch. Wir sehen Blut an den ganzen Wänden, sehen keine Akzeptanz, schon lange gibt's da anderes Denken. Geächtet, verhasst, verfass ich dich, schreib's nieder. Von heute an schwirren in deinen Ohren nur noch meine Lieder. Du willst mich sehen und zwar nie wieder, was ich dir rat. Du hast lang genug gefiebt, doch ich verstehe kein Spaß, blass dir deinen Kopf weg wie Schrottracks, Zero-Traps durchlöcher deine letzten Zellen und weißt jetzt, wie Blut schmeckt. Bleib lieber gut verdeckt, versteckt, so dass ich dich nicht finde. Du so weiter deinen Homies sagen kannst, dass ich spinne, doch ich hör besser als Blinde und eile schnell herbei. Schrei fünfmal meinen Namen, ich erscheine und schlag dich zu Brei. Deine Zeit ist längst vorbei und sie verläuft im Sand. Tietje und Johnson hetzen nicht, du läufst gegen die Wand. Verdammt, Wüte wie krank, Zweifel an deren Verstand. Es gibt viel zu viele Mikes, du hast eins davon in der Hand, aus der Industrie gestampft, doch Gott erschuf nur eins. Er steht im Rap rum für Einigkeit, Recht und Freiheit. Ohnehin sitzen wir in ner anderen Ecke, haben wir nicht, haben wir was, wir standen an die Decke, gib ein Punch. Wir sehen Blut an den ganzen Wänden, sehen keine Akzeptanz, schon lange gibt's da anderes Denken. Ohnehin sitzen wir in ner anderen Ecke, haben wir nicht, haben wir was, wir standen an die Decke, gib ein Punch. Wir sehen Blut an den ganzen Wänden, sehen keine Akzeptanz, schon lange gibt's da anderes Denken.